Teil 46 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Jud im Dorn. Ein Bauer hatte einen gar getreuen und fleißigen Knecht. Der diente ihm schon 3 Jahre, ohne dass er ihm seinen Lohn bezahlt hatte. Da fiel es ihm endlich ein, dass er doch nicht ganz umsonst arbeiten wollte, ging vor seinen Herrn und sprach: »Ich habe euch unverdrossen und redlich gedient, die lange Zeit, darum so vertraue ich zu euch, dass ihr mir nun geben wollet, was mir von Gottes Recht gebührt.« Der Bauer aber war ein Filz und wußte, daß der Knecht ein einfältiges Gemüt hatte, nahm 3 Pfennige und gab sie ihm, für jedes Jahr 1 Pfennig, damit wäre er bezahlt. Und der Knecht meinte, ein großes Gut in Händen zu haben, dachte, was willst du dir's länger sauer werden lassen, du kannst dich nun pflegen und in der Welt frei lustig machen, steckte sein großes Geld in den Sack und wanderte fröhlich über Berg und Tal. Wie er auf ein Feld kam, singend und springend, erschien ihm ein kleines Männlein, das fragte ihn seiner Lustigkeit wegen. »Ei, was sollt ich trauren, gesund bin ich, und Geldes hab ich grausam viel, brauche nichts zu sorgen. Was ich in 3 Jahren bei meinem Herrn erdient, das hab ich gespart und ist all mein.« »Wie viel ist denn deines Guts?« sprach das Männlein. 3 ganzer Pfennig«, sagte der Knecht. »Schenk mir deine 3 Pfennige, ich bin ein armer Mann.« Der Knecht war aber gutmütig, erbarmte sich und gab sie ihm. Sprach der Mann: »Weil du reines Herzens bist, sollen dir 3 Wünsche erlaubt sein, für jeden Pfennig einer, so hast du, was dein Sinn begehrt.« Das war der Knecht wohl zufrieden, dachte, Sachen sind mir lieber als Geld, und sprach: »Erstens wünsche ich mir ein Vogelrohr, das alles trifft, was ich ziele. 2. eine Fiedel, wenn ich die streiche, muss alles tanzen, was sie hört. 3. worum ich die Leute bitte, dass sie es mir nicht abschlagen dürfen.« Das Männchen sagte, alles sei dir gewährt, und stellte ihm Fiedel und Vogelrohr zu. Darauf ging es seiner Wege. Mein Knecht aber, war er vorher froh gewesen, dünkte er sich jetzt noch 10-mal froher, und ging nicht lange zu, so begegnete ihm ein alter Jude. Da stand ein Baum, und obendrauf auf dem höchsten Zweig saß eine kleine Lerche und sang. »Gottes Wunder, was so ein Tierlein kann! Hätt ich's, gäb ich viel darum.« »Wenn es weiter nichts ist, die soll bald herunter«, sagte der Knecht, setzte sein Rohr an und schoss die Lerche auf das Haar, daß sie den Baum herabfiel. »Geht hin und leset sie auf.« Sie war aber ganz tief in die Dörner unten am Baum hineingefallen. Da kroch der Jud in den Busch, und wie er mittendrin stak, zog mein Knecht seine Fiedel und geigte. Fing der Jud an zu tanzen und hatte keine Ruh, sondern sprang immer stärker und höher. Der Dorn aber zerstach seine Kleider, daß die Fetzen herumhingen, und ritzte und wundete ihn, daß er am ganzen Leibe blutete. »Gottes Willen«, schrie der Jud, »lass der Herr sein Geigen sein, was hab ich verbrochen?« »Die Leute hast du genug geschunden«, dachte der lustige Knecht, »so geschieht dir kein Unrecht«, und spielte einen neuen Hüpf auf. Da legte sich der Jud auf Bitten und Versprechen und wollte ihm Geld geben, wenn er aufhörte, allein das Geld war dem Knecht erst lange nicht genug und trieb ihn immer weiter, bis der Jud ihm 100 harte Gulden verhieß, die er im Beutel führte und eben einem Christen abgeprellt hatte. Wie mein Knecht das viele Geld sah, sprach er, unter dieser Bedingung ja, nahm den Beutel und stellte sein Fiedeln ein. Darauf ging er ruhig und vergnügt weiter die Straße. Der Jud riss sich halb nackig und armselig aus dem Dornstrauch, überschlug, wie er sich rächen möchte, und fluchte dem Gesellen alles Böse nach. Lief endlich zum Richter, klagte, daß er von einem Bösewicht unverschuldeterweise seines Geldes beraubt und noch dazu zerschlagen wäre, daß es erbarmte, und der Kerl, der es getan hätte, trüge ein Rohr auf dem Buckel und eine Geige hinge an seinem Hals. Da sandte der Richter Boten und Häscher aus, die sollten den Knecht fahren, wo sie ihn könnten sehen. Der wurde bald ertappt und vor Gericht gestellt. Da klagte der Jud, daß er ihm das Geld geraubt hätte, Der Knecht sagte, »Nein, gegeben hast du mir es, weil ich dir aufgespielt habe.« Aber der Richter machte das Ding kurz und verurteilte meinen Knecht zum Tod am Galgen. Schon stand er auf der Leitersprosse, den Strick am Hals, da sprach er, »Herr Richter, gewährt mir eine letzte Bitte.« »Wofern du nicht dein Leben bittest, soll sie gewährt sein.« »Nein, um mein Leben ist's nicht, lasst mich noch eins auf meiner Geige geigen zu guter Letzt.« Da schrie der Jud, »Bewahre Gott, erlaubt's ihm nicht, erlaubt's ihm nicht!« Allein das Gericht sagte, »Einmal ist es ihm zugestanden und dabei soll's bewenden. Auch durften sie's ihm nicht weigern, weil er die Gabe hatte, dass ihm keiner die Bitte abschlug.« Da schrie der Jud, »Bindet mich fest, um Gottes Willen!« Mein Knecht aber faßte seine Fiedel und tat einen Strich. Da wankte alles und bewegte sich, Richter, Schreiber und Schergen, und den Jud konnte keiner binden, und er tat den zweiten Strich, da ließ ihn der Henker los und tanzte selber, und wie er nun ordentlich ins Geigen kam, tanzte alles zusammen, Gericht und der Jude vornen und alle Leute auf dem Markt, die da wollten, zuschauen. Und anfangs ging's lustig, weil aber das Geigen und Tanzen kein Ende nahm, so schrien sie jämmerlich und baten ihn, abzulassen, aber er tat's nicht eher, bis ihm der Richter das Leben nicht nur schenkte, sondern auch versprach, die 100 Gulden zu lassen. Und erst noch rief er dem Juden zu, »Spitzbub, gesteh, wo du das Geld her hast, sonst hör ich dir nicht auf zu spielen.« »Ich hab's gestohlen, ich hab's gestohlen, und du hattest es ehrlich verdient«, schrie der Jude, dass es alle hörten. Da ließ mein Knecht die Geige ruhen, und der Schuft wurde für ihn am Galgen gehängt. Ende von Der Jud im Dorn.